die sich immer stritten, jetzt sind sie dafür zu K.O. Vielleicht sollte ich nochmal runtergehen. Vielleicht ist es niemals mehr so schön. Vielleicht bin ich morgen irgendwo draußen vor.